Hallo und herzlich willkommen zum Hotel Jean-Paul. Mein heutiger Gast ist Peter. Peter hat Slackline erfunden. Peter hat Parkour erfunden. Man hat es Airwalking genannt. Peter ist bekannter Podcaster und ein sensibler Mensch. Ich unterhalte mich heute mit Peter. Das war sehr schön. Ich habe aber nicht Slackline erfunden und auch nicht Airwalking, ich habe Airlining erfunden. Ah, Entschuldigung, habe ich bei der Recherche... Ja, Recherche. Das steht falsch in meinem Wikipedia-Artikel, da kannst du nichts dafür, aber da sieht man mal, wie tief du recherchierst. Peter, ja. Was willst du mal gewesen sein? Was ich mal gewesen sein will? Betrunken. Okay, ja. Futur 3 ist das, glaube ich. Nee, ich wollte nur fragen, ich finde, da kommen wir sehr tief. Das gefällt mir sehr gut. Und Schmied wollte ich immer. Schmied, ja. Willst du mal. Ich habe eine Faszination für flüssiges und glühendes Metall. Was lernst du, was du bisher noch nicht so gut kannst? Ich finde flüssiges Metall irgendwie erotisch auch. Okay, und das lernst du? Sexuelles. Erklär mir Lernen. Was ist für dich Lernen dabei? Boah, darauf war ich jetzt überhaupt nicht eingestellt. Ja, ich weiß, du bist sehr müde, gell? Ich hol dich da raus. Das so, den Podcast kennst du, glaube ich, gar nicht. Hotel Matze. Nee, nie gehört. Ich kenne weder Hotels noch Matze. Er führt immer ganz tiefe Gespräche über 2 Stunden und stellt dann so Fragen wie, was willst du mal gewesen sein? Matze. Hotel Matze, ja. Hotel Matze. Matze Hirscher heißt der Typ. Was ist das für ein Typ? Der hat bei Virginia jetzt mal... Bass gespielt. Der sag's doch gleich. Ja. Virginia jetzt. Und hat jetzt irgend so einen Medienbums-Schuppen in Berlin und lädt aber ständig, kriegt alle Promis ein, um ihnen so tiefergehende Fragen zu stellen. Der kriegt dafür echte Promis. Der kriegt dafür die, Beispiel? A-Liga der deutschen Promis. Til Schweiger. Ich lese dir vor, wen zuletzt hatte Lena Meyer-Landrut, okay. Fatih Akin, der Regisseur. Ja. Friedrich Küppersbusch ist jetzt okay. Contra K, Judith Holofernes, Micky Beisenherz, Marc-Uwe Kling, Harald Klöckner, Jean-Rémy van Matt, Atze Schröder, Felix Kühnert, Katrin Bauerfeind. Siehst du, der kriegt die Promis. Ja gut, aber er hatte nie Magic Martin. Nee. Julie Boston auch nicht, nee. UFO der Spielmacher. Nee, auch nicht. Dr. Josh. Auch nicht. Marvin Lux. Endres. Ja. Den Typ von dieser einen Band, die in den 90ern mal cool war. Doggy Dog. Ja. Also, der, okay. Ja, immerhin hatten wir schon mal den Hype-Man von Doggy Dog. Also, also dieser Matthias. Matze Hirscher. Hostel Matthias. Er hasst es, wenn er Matthias genannt wird, glaube ich. Deswegen kannst du ihn gerne Matthias nennen. Jeder normale Matthias hasst es, Matze genannt zu werden. Ja, aber bei ihm ist es andersrum. Okay. Also, aber er ist so die zweite Liga sozusagen von uns. Also wir sind Champions League, er ist so... Man sieht natürlich auch schon da drin, dass wir zu zweit sind und Leute interviewen. Oberliga. Und er musste das alleine machen, weil keiner mit ihm mitmachen wollte. Ja. Das arme Schwein. Macht er auch manche Folgen alleine dann? Oder hat er immer einen Gast? Er hat immer einen Gast. Ja, okay. Also ich glaube, der hat noch so einen Typen, mit dem er manchmal den Monat reflektiert. Aber ich bin nicht so deep drin. Ich habe mir nur ein paar Folgen von ihm mal angehört, von Leuten, die ich interessant fand. Okay, wie Sibylle Berg. Ich höre tatsächlich... Oder Kurt Krömer war zu Gast. Ah ja, die Folge siehst du mal. Ja. Ich höre tatsächlich gar keine Podcasts mehr, nur noch einen. Also abgesehen vom Schaumbad, den ich aus beruflichen Gründen hören muss. Den hörst du ständig, gell? Dings, Streitkräfte und Strategien. Okay. Sehr, sehr guter Podcast. Das ist wahrscheinlich, weil du irgend so ein Gaming-Zeug von dir... Nein, das sind 2 NDR-Typen, die über den Ukraine-Krieg... Oh Gott. Und die hatten, als dieser Krieg angefangen hat, jeden Tag eine Folge gemacht. Ich glaube, da waren die noch optimistischer, dass es nicht so lang geht. Und dann machen die und noch die immer. Die hießen dann Folge 3. Also nee, die hießen dann immer Tag 3, Tag 4, Tag 5 und so weiter. Und jetzt sind sie bei Tag 267 oder so. 280 oder so. Ja, schlimm. Also in die Drostenfalle gelaufen. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber ist ein guter Podcast. Also. Ja. Wollen wir mit was Erfreulichem anfangen? Mir ist was Schönes aufgefallen, da musste ich sofort an dich denken. Ja, bitte. Ich war letzt bei einem Amt, um einen Amtsgang zu erledigen. Ah, ich liebe Ämter. Und habe mich dann angemeldet oder hatte auch einen Termin. Und da hat die Frau zu mir gesagt, und ich mag diesen Satz, Sie dürfen noch gerne Platz nehmen. Du darfst gerne Platz nehmen. Okay? Im Subtext heißt es halt ja, setz dich noch in den Flur, du musst noch warten. Aber sie dürfen gerne Platz nehmen oder auch, wir sind ja beide Fans von den Formulierungen, Leute dazu einzuladen, zu Sachen, die nichts kosten, habe ich überlegt, darf ich dich dazu einladen, mit mir gemeinsam Platz zu nehmen? Wäre auch schön. Aber dieses, sie dürfen noch bitte Platz nehmen, da steckt dahinter, wir brauchen noch, aber sie dürfen noch gerne Platz nehmen. Da hatte ich kurz den Reflex zu sagen, nö, es ist nicht nötig, ich bleib direkt hier, wir können das gerne direkt erledigen. Weißt du, so, sie dürfen noch gerne Platz nehmen, klingt sehr schön, ist aber eigentlich, warte noch. Er ist halt freundlich formuliert. Also auf Englisch ist es ja sit. Also genau, ein Imperativ von setzen. Genau, please take a sit. Genau, take a shit. Genau, da wird ja nicht you could if you want, sondern nee, das please macht sit. Ja. Also please sit, bitte setzen. Imperativ, den traut sich hier ja kein Mensch zu benutzen. Halt, stopp, habe ich schon häufiger gehört im Straßenverkehr. Genießen Sie Ihr Essen. Also ich finde, wo Deutschland den Imperativ sehr häufig benutzt, ist in jeder Art von Straßenverkehr. Also vor allen Dingen, wenn verschiedene Gruppen aufeinandertreffen. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger, Autofahrer. Radfahrer absteigen. Auch Schilder imperieren dich. Genau, es wird nie bitte gesagt auf Straßenschildern. Straßenschilder sind im Imperativ formuliert. Ja, aber in Deutschland sind ja auch alle immer, es sind ja immer Zeichen, Verkehrszeichen, Vorfahrt gewähren und sowas. Außer das Stoppschild. Da steht Stopp drauf, ja, stimmt. Wollen wir eine Initiative oder eine Petition starten, dass wir für Deutschland jetzt, also ich glaube, das ist genau die richtige Zeit. Wir haben genug Kohle, ich sehe keine Krisen vor uns. Wir müssen uns damit Wichtigerem beschäftigen. Auch den Klimawandel kann man mal kurz vergessen. Dass wir einfach die Schaumbad-Community, wir uns darum kümmern, dass bitte Deutschland die Stoppschilder, ich finde das sehr beleidigend, dass man da so animperativt wird, also angeschrien wird. Da fehlt ja nur noch dieses Ausrufezeichen, dann wäre ich richtig beleidigt. Aber wir bitte hätten Stopp, bitte. Stopp, bitte. Ja. Oder sowas wie, Sie könnten jetzt bitte stoppen, wenn Sie möchten. Ja gut, man muss ja bei Stopp anhalten. Also das, ja, aber ich möchte nur freundlich. Na, du auf diesem Amt musstest du dich auch hinsetzen. Ja, stimmt. Aber sie hat es so formuliert. Nee, ich hätte auch im Flur stehen bleiben können. Also die Möglichkeit hatte ich. Aber an einem Stoppschild kann ich, glaube ich, auch rückwärts wieder fahren. Also man hat verschiedene Möglichkeiten. Oder ich kann mich auch spontan entscheiden zu parken im Kreuzungsbereich. Stimmt, ja. Ja. Da fällt mir gerade was ein, dass ich auch neulich so eine Situation hatte, dass sie gesagt hat, ich darf mich noch setzen in einem Wartezimmer bei einem Arzt. Der gleiche Arzt, wo ich damals war, wegen meinem Hodensack, also wegen meinem Steißbein. Warst du schon wieder beim Urologen, oder? Nein. So. Als mein Steißbein geröntgt wurde. Oh, du guckst ja meine Notizen hier. Nein, Entschuldigung. Nein. Als mein Steißbein damals geröntgt wurde. Ich hab noch einen Prank mit dir vor. Vor zwei Jahren, da musste ich doch meinen Hodensack in Bleisäckchen einpacken. Ja. Das war der gleiche Arzt, ich war in dem gleichen Umkleidekabinchen. Diesmal wurde meine Wirbelsäule oben geröntgt, deshalb musste ich meinen Hodensack nicht genau intensiv einpacken. Das hat so ein Schürzchen gereicht. Okay, da hast du um den kompletten Unterleib dann dieses Schürzchen. Ja, genau. Nicht die Hoden. Unglaublich, dass du dir auch im Podcast erzählt hast. Also jetzt. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja, sowas würde ich ja nie tun, sowas Privates. Ja, hast du ja scheinbar. Wenn wir jetzt wüssten, in welcher Folge das war, könnten die Leute nachhören, aber... Ja, ich kann mich... Ah, das müsste so 2019 gewesen. Ja, hört doch einfach alle Folgen von 2019. Die Hälfte davon ist noch bei Spotify, sonst geht auf unseren Xiaomi-Blog. Genau, einfach googeln. Nee, was wollte ich sagen? Genau, dann wurde ich auch aufgefordert, dass ich doch noch bitte mich setzen darf ins Wartezimmer. Das Wartezimmer war aber komplett voll, genau wie der Gang vorm Wartezimmer. Okay. Und der gesamte Bereich in eigentlich jeder Quadratzentimeter dieser Praxis. Es war sehr voll. Aber irgendwann wurde ein Stuhl frei. Es war kein Stuhl frei. Ich stand da. Aber ein Mann hat mir seinen Platz dann angeboten. Er hat mich angeschaut. Also, ja, als wäre ich so alt und gebrechlich. Ja, sahst du aus, als hättest du, das war ja wahrscheinlich was Orthopädisches oder ja, sowas. Ja. Sahst du aus, als hättest du fiese Rückenschmerzen? Du siehst jetzt auch leidend aus, weil du mal wieder dein Nickerchen zu lang gemacht hast vor unserem Podcast. Ja, doch, ich hatte schon starke Rückenschmerzen. Ich habe irgendwas kaputt gemacht in meinem Rücken. Ich wusste nicht was, deshalb war ich ja bei diesem Doktor, wie nennt man das? Chirurg? Nee. Orthopäde, oder? Orthopäde, ja. Orthopäde, genau. Der hat sich ungefähr schon so 12 Sekunden für mich Zeit genommen, sich das angeschaut, mich dann ins Röntgen geschickt und dann hatten wir nochmal irgendwie schöne 12 Sekunden zusammen. Ah ja, schön, 24 aber, Sekunden. Ja, sowas. Insgesamt den Arzt. Aber ich habe 2 Überweisungen gekriegt zum MRT. Ui. Das ist was irgendwas zum... Die Röhre, oder? Die Röhre, das ist mit so, Laser. So sagt man im Volksmund, glaube ich. Der muss in die Röhre. Das ist was mit Plutonium und Nuklearität und so, glaube ich, oder? Ja, jetzt noch bis April 2023. Ah, die steigen aus. Ja, die werden abgeschaltet. Ah, okay. Um diese ganzen Verschwörungen... Der rechte Rand ficht ja jetzt ordentlich bei den Verschwörungstheoretikern, dass wir jetzt auch dann noch befeuern, würde ich einfach sagen, auch MRTs gehen nach... Wenn die Atomkraftwerke aus sind, geht kein MRT mehr. Damit die Leute einfach ein bisschen Panik haben. Uns hören ja sehr viele vernünftige Menschen. Und dieser eine Heinrich aus, und jetzt sage ich bewusst, kein Bundesland. So. Genau, dann ist ja gut, dass ich noch 2 Termine gekriegt habe, weil ich muss in 2, mir wird nämlich die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule gelasert. Oh Gott, muss ich mir Sorgen machen, Peter? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich geht's auch schon wieder. Ja. Ja, auf jeden Fall muss ich dazu in 2 verschiedene Praxen und mit 2 verschiedene Terminen machen, weil die Praxen können nur einmal pro Quartal sowas abrechnen. Ah, ja klar, du bist Kasse, gell? Ich auch. Ja, ja. Wir sind die gleiche Schicht. Aber, ja, ja, hier Betriebskasse. Betriebskasse. Hier bei Stuttgart-Bauunternehmen. Stuttgart Süd. Ja, ja. Ja. Tarifkasse. Aber ich glaube dass das alles ein großer Witz ist und ich in dieser Truman-Show lebe. Denn er hat mir da eine Liste gegeben von Praxen, wo ich anrufen kann dafür. Und eine dieser Praxen war auf meinem Heimweg. Und das war, ich muss jetzt den Namen sagen, weil es so lustig ist. Die freuen sich, wenn du ja nächste Folge erzählst, wie zufrieden du in der Praxis warst. Genau. War da ja sogar kostenlose Local Heroes. Am 2. November habe ich, pass auf, das ist eine nuklearmedizinische Praxis bei dem Nuklearmediziner Dr. Söldner. Okay. Ein Nuklearmediziner Dr. Söldner, da dachte ich, ach, das ist doch alles. Ich sag mal, wenn ich in einem anderen Land leben würde, wo so ein verrückter kleiner Mann gerade Krieg führt, würde ich nicht in eine nuklearmedizinische Praxis Dr. Söldner gehen, weil da würde ich, also hätte ich echt Angst, dass ich mich in die Röhre lege und an der Front wieder rauskomme und auf einmal eine Kalaschnikow in der Hand habe. Aber hier kannst du dich, glaube ich, noch sicher fühlen. Beim Söldner. Ja. Dr. Also ich habe mich sehr gefreut, deshalb musste ich da kurz rein, habe dann auch einen Termin gekriegt, also irgendwann 2030. Halli, Hallöchen. Ich denke mal, dass ich habe jetzt diese 2 Termine für die Halswirbelsäule, HWS und BWS, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Wir reden ja nur noch HWS, BWS in der Szene, in der Rückenschmerzen-Szene. Ich war letzte Woche auf HWM. Halswirbelmaul. Nee, Hot Water Music, die Band. Ah. Ja. Die sind nach... HWM, stimmt. Ja. Die sind nach dem Halswirbelmuskel benannt. Halswirbelmuskel, ja. Und der ist bei mir wahrscheinlich ein bisschen gammelig. Nee, meine Röntgenbilder in diesen 12 Sekunden, die wir zusammen hatten, wurden sehr gelobt, dass meine Bandscheiben ganz toll sind. Du hast schöne Bandscheiben. Ich habe schöne Bandscheiben. Ich habe schon immer gedacht, was ist es, wenn mich ein Peter so anzieht? Ja, ich glaube, es sind die Bandscheiben. Leider ist sie etwas krumm, die Wirbelsäule. Auch meine sieht auch aus wie so ein alter Stock. Nee, die wäre trotzdem gerade. Ein alter Stock wäre echt gut. Ja, irgendwas krumm ist halt. S-förmig. Irgendwas krummes. Also ich habe ein paar Knicke drin. Also meine geht sogar einmal runter und dann wieder hoch. Ah. So eine S-Kurve habe ich in der Wirbelsäule. Ja. Sonst wäre ich 8 cm noch größer. Also wäre ich 2,28 Meter. Ja, ich dachte, du bist ja schon 2,20. Ja. Ja, aber genau. Und dann habe ich noch ein bisschen Versicherungsbetrug begangen. Deine Kunstperson Peter hat... Ich war krankgeschrieben dann ein paar Tage und natürlich lag ich nur im Bett. Aber dann habe ich doch meine WhatsApp beantwortet oder eine E-Mail. Und jede E-Mail, die du beantwortest im Arbeitskontext, ist ja Versicherungsbetrug. Stimmt, ja. Weil die Versicherung zahlt ja. das, den Lohn irgendwie zurück an den Arbeitgeber. Aber die Kunstperson Peter hat er gemacht. Du hast das nicht getan. Ja. Genau. Ein Freund von mir, der auch Peter heißt. Ja, oder die Kunstperson. Als Kunstperson kannst du ja auch alles machen eigentlich. Sonst dürfte Dieter Nuhr ja nicht mehr leben, zum Beispiel. Ach so, ja. Dieter Nuhr war dieses Nazi-Arschloch, oder? Wenn du das als Kunstperson sagst, ist das, glaube ich, trotzdem strafrechtlich. Du musst das in den künstlerischen Kontext setzen. Dann kannst du das so, also, oder abmildern. Aber im Prinzip hast du... Im Prinzip habe ich recht. Nee, im Prinzip ist er halt... Aber im Prinzip hat Dieter Nuhr ja auch recht mit all seinen Aussagen. Endlich sagt's mal einer. Ist halt einfach nur ein reaktionärer, komischer, alter Mann, der den Schuss nicht gehört hat. So, so kann man das, glaube ich, strafrechtlich sauber ausdrücken. Aber man kann auch so sagen wie du. Aber wir haben das ja rausgeschnitten. Und wenn das nicht rausgeschnitten wurde, dann hat unser Praktikant fest diesen Monat Praktikant, da will ich ihn mit vollen Namen nennen, Filippo Don Pepsi. Filippo ja, Don Pepsi hat dann das nicht rausgeschnitten. Also ich würde mich davon distanzieren, wenn er es nicht rausgeschnitten hat. Aber ich bin mir recht sicher, dass alter Nazi gepiepst wurde. Ja, auch ja. Jetzt nochmal. Alter also, Nazi. Ja. Alter Nazi. Im Kontext alter Nazi. Dieter Nuhr. Ihr habt jetzt nur Piep. Wie ist das ja. Eigentlich, wenn du einfach alter Nazi sagst und ich sag Dieter Nuhr, ist das dann strafrechtlich relevant? Weil wir führen ja einfach nur zwei Monologe, die gar kein Dialog sind. Wir können ja mal... Dieter Nuhr, piep, Dieter piep. Nuhr, Dieter Nuhr, alter Nazi, Dieter alter Nuhr, Nazi. Dieter Nuhr. Ja, sollte safe sein. Alter ja. Nazi, ihr habt jetzt ja. Nur Pieps gehört. Genau. Ja, sorry. Sorry, Filippo. Wir haben uns über Wiegald Boning unterhalten. Genau. Alter Nazi. Was? Nein, das darfst du wirklich nicht sagen. Der zeltet ja nur draußen und trägt bunte Hemden. Zeltet der draußen und trägt bunte Hemden? Mit den bunten Hemden wusste ich, aber dass er ein alter Nazi ist, wusste ich nicht. Nee, hat ja auch keiner behauptet. Ah, gut. Gut. Mich hat letztens ein Kind im Supermarkt für seinen Papa gehalten. Hat er denn eine Hand genommen oder sie? Nee. Oder es, das Kind? Ich stand an der Kasse, habe meinen Einkauf draufgeladen und hinter mir war eine Mutter mit einem Kind, was schon stehen konnte, aber sehr klein war. Ich vermute so 3, 4. Und dann kam dieses Kind auf einmal an mein Bein und umarmte mich und sagte, Papa! Gott, jetzt habe ich es wie auch so ein Kind erzählt. Aber so war es. Also dieses Kind kam an mein Bein, umarmte mein Bein und sagte, Papa! Und guckt so an mir hoch und schaut mich aber vertrauensvoll weiterhin an. Ach so, hat mich wirklich verwechselt. Weiter mit Papa gehalten. Okay. Und dahinter stand die Mutter, die dann recht belustigt sagte, das ist nicht der Papa. Und Papa ist tot seit vorgestern. Ich war vorgestern. Recht froh, weil mir auch was Schlagfertiges eingefallen ist. Ich habe dann gesagt, davon wüsste ich aber, oder? Und, und dann hatten wir einen wunderbaren Moment. Alle Leute an der Kasse fanden diese Szene dank des Kindes bezaubernd. Ah, habt ihr euch alle High Fives gegeben? Oder? Nee, aber Umarmungen? Wir sind alle kickelnd aus dem Supermarkt raus. Du hättest das Kind von dem Bein, das Bein von dem Kind umarmen sollen, noch zum Abschied und sagen, tschüss, mein Sohn, oder so. Aber dazu hättest du dich wahrscheinlich auf den Boden legen müssen. Oder den Witz machen, wir sehen uns jedes zweite Wochenende. Der wäre gut gehen. Ja. Naja. Aber ja, wäre auch schön gewesen, wenn, also ich hatte dann kurz überlegt, so, wenn ich den Witz mache, davon wüsste ich aber und sie auch anschaue und, genau, und so ja, und sie sagt dann halt so, Jean-Paul, Lade. Du Arschloch. Jetzt auf einmal machst du diesen Witz, gell? Vor 3 Jahren habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, nachdem wir haben doch zusammen im Dortmunder gefeiert oder so, also irgend so eine Eckkneipe. Oh ja, ja. Und dann auf einmal... Das war doch nach dieser Gala, da hast du doch diese eine abgeschleppt. Ja, aber sie hätte sich ja zu erkennen gegeben. Ja. Ja. Hm. Naja, oh Gott, jetzt ist die Geschichte. Sie dürfen gerne noch ein bisschen Platz behalten. Okay, ja. Danke. Gut. Ja. Hm. What happened in your life? Bist du auch Vater von irgendwem geworden? Boah, das wüsste ich aber. Okay. Ja, habe ich erzählt, dass mir ist das auch mal passiert, aber da war ich dieses Kind, das mit einem anderen Mann. Jetzt nachträglich ist der Witz auch echt nicht gut. Ne? Im Kontext war er ganz okay, aber jetzt, wo du nochmal gebracht hast, schäme ich mich ein bisschen. Ja, schon eine sexuelle Ladung auch ein bisschen, oder? Das ja, ich habe dabei auch... Oh, da hätte ich deine Mutter ja genagelt, kommt, du kommt kleiner ja drauf, Bastard. Kommt ja auch drauf an, wie man dann sich umguckt. Also ich hab jetzt diese... Sky Dumont-Stimme rausgeholt und so geguckt. Das wüsste ich aber. Ich weiß es. Das war der Sohn von Mark Forster. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe gesehen, Mark Forster hat jetzt eine neue Brille. Ich habe die Hoffnung, dass ich nicht mehr so häufig mit ihm verwechselt werde. Ah ja, dann. Ja, der hat jetzt so eine Vergewaltigerbrille, weißt du, mit so einem Stahlgestell. Ah, ja. So eine Pilotenbrille ohne Pilotengläser. Rund auch, oder runder. Runder, ja. Und wenn er die jetzt so ein halbes Jahr trägt, hoffe ich mal, dass mich keine 17-Jährigen mehr mit Mark Forster verwechseln. Selfies machen. Aber mir ist das auch mal passiert, aber ich war dieses Kind. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber wenn, dann ist es 80 Jahre her. Ich erzähle es einfach nochmal, weil bei mir ist es dann nicht so schön ausgegangen wie bei dir. Dieses Kind hatte ich angeguckt und dich immer noch für deinen Vater, ihren Vater gehalten. Bei mir, als ich es dann gecheckt habe, also ich habe irgendeinen Mann seine Hand genommen und bin mit ihm rumgelaufen. Der hatte die gleiche rote Jacke wie mein Vater. Das ist eigentlich exakt die Geschichte von Kevin allein in New York, warum Kevin auf einmal im falschen Flieger sitzt. Aber erzähl weiter. Vielleicht bist du sogar Kevin. Ich bin Kevin. Ja, das war auch in New York am Flughafen. Ja, aber das war ein grauer Trenchcoat, den Kevin dann hinterherläuft, den er für seinen Vater... Stimmt, ja. Nee, bei mir war es so eine rote 90er-Jahre-Jacke. Also so, das zeigt ja, wie gut der Film auch ist. Also so Dinge passieren wirklich. Das passiert wirklich, ja. Ich bin dann, das war irgendeine Kirmes. Okay. Dann bin ich mit diesem Mann rumgelaufen. Aber wieso hat der Mann dich denn mitgenommen? Weiß ich nicht, der dachte wahrscheinlich auch, ach, wenigstens einer mag mich. Ja. Weil der dachte halt, ich pass mal auf dieses Kind auf, keine Ahnung. Vielleicht ging das alles auch nur ein paar Sekunden. Aber irgendwann habe ich hochgeguckt und habe dann gemerkt, oh, das ist gar nicht mein Vater. Sondern nur die Jacke. Sondern nur seine Jacke. Und dann war ich etwas beängstigt, habe schnell losgelassen und dann meinen echten Vater relativ schnell gefunden. Nach 2,5 Jahren. Nach 2,5 Jahren, genau. Nach 5 Ländern und 2,5 Jahren. Genau, das war so, ja, wie alt war ich da? Vielleicht 29 oder so, als das passiert ist. Ich bin ganz froh, dass die Geschichte noch ein Happy End hat. Ja. Ja. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, also ich bin ja da fest davon überzeugt, in 5 Jahren wird Zeitreisen keine Fiktion mehr sein, sondern ein Ding. Und dieser Mann mit der roten Jacke, der dich mitgenommen hat, bist du in 5 Jahren. Du reist nochmal zurück, um Kontakt zu deinem jungen Ich zu haben. Und du weißt ganz genau, da kommen wir zum Zeitparadox, weil es ja schon passiert ist und noch passieren wird. Du weißt ganz genau, wo du hinreist, um mit deinem jungen Ich Kontakt aufzunehmen. Da wird die Geschichte auch weniger creepy, weil dann hast du dich an der Hand gehabt. Weil ich finde, klar, das waren die 90er, oder 80er oder 70er. Ich schätze mal, also jetzt realistisch so, Anfang der 90er Jahre war das. Ja, da haben vielleicht noch alte Männer auch Kinder an der Hand einfach genommen. Wahrscheinlich. Ja. Ja, machen sie heute ja nicht mehr. Väter machen das heute noch. Also wenn jetzt ein fremdes Kind zu mir käme und mich an der Hand fassen würde, ich würde nicht mit ihm in irgendeine Richtung weg oder hingehen, sondern sagen, wem ist der hier? Wem hier? Kleines Ding, Männlein, Weiblein hier, egal. Ich möchte das nicht, das gehört Ihnen. Wo? Ich würde wahrscheinlich mit dem auch ein bisschen rumlaufen und halt seinen Vater oder seinen echten Begleiter suchen. Muss mindestens eine andere Person dabei sein, sonst bist du der creepy, komische Onkel. Ja, es wäre es mir wert. Also Hauptsache, das Kind ist sicher. Ich sag nicht, dass, also da steckt jetzt nicht so eine Dieter-Nur-Haftigkeit. Heutzutage darf man noch nicht mal ins Kind. Sondern man sollte einfach nur Händchen halten mit kleinen Jungen. Ja, da regt sich Dieter Nuhr wahrscheinlich auch drüber auf, dass er nicht mehr mit kleinen jungen Händchen halten kann. Also, ist er Katholik eigentlich? Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß eigentlich fast gar nichts von Dieter Nuhr, außer dass er immer schlechte Wortspiele mit seinen Sendungen macht. Nur im Ersten, nur versprochen, nur rechtsradikal. Eine Kollegin von mir war neulich aus Versehen, aus beruflichen Gründen, auf einer Show von ihm. Okay. Und die wusste das gar nicht, was das für ein Wichser ist. Und sie hat dann danach... am Montag danach hatten Filippo wir Filippo, so Don Pepsi, auch da wieder. Obwohl, nee, kann man schon sagen, ja. Ja, ich bin heute so sensibel. Warum? Ja, ja. Wieso gehe ich in deinen Rant rein? Naja, raus. Du bist das Gesicht dieser Sendung. Ja, aber ich werde mit Mark Forster verwechselt. Von daher, der Einzige, der Konsequenzen aus dieser Sendung hat, ist Mark Forster. Also kotze dich aus über Dieter Nuhr, ich lehne mich zurück. Mark Forster hat gute Anwälte. Ich gönne mir das einfach mal. Genau, nee, sie hat dann nur berichtet. Also ich habe selber auch noch nie irgendwas von seiner Kunst verfolgt. Ich weiß nur, also ich kann es auch nur von Dritten, dass er wohl ein rechtsradikaler Hurensohn ist. Aber sie hatte dann davon berichtet, weil sie wusste das vorher gar nicht. Sie kannte den Namen, aber dann dachte sie, was ist das denn? Also sie ist neutral hingegangen? Genau, völlig neutral. Okay. Sie hatte gar keine Erwartungen. Also regt sich die Woke-Bubble vielleicht nicht nur auf, sondern... Genau, das fand ich dann sehr schön, weil mal jemand komplett neutral ist, das dann bewertet hat und dachte, und diese Kollegin ist jetzt nicht super Wokey McWokenstein. Also die schmeißt jetzt keine Steine auf Bullen, so wie wir das machen täglich. Und sie hat berichtet, was war das denn? Also genau. Ja. Also ich habe nur gelesen, er ist in der ARD wiedergekommen mit seiner Sendung. Nur im ersten. Super Wortspiel. Klasse. Ja. Und da war sein erster, sein Eintrittsgag, ich konnte ihn mir nicht ansehen, aber ich habe in Zeitungen darüber gelesen, dass sein erster Witz sich nur darum gedreht hat, dass man ja heutzutage gar nichts mehr sagen kann und die Medien einen ja nur zensieren und so weiter. Hm. Und dass diesen Anfangs, da fehlen ja auch so ein bisschen die Witze, aber diese Anfangstirade lässt er in einer öffentlich-rechtlichen Show, die im ARD ausgestrahlt wird, von öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert wird, sagt er, dass er ja in den Medien nichts mehr sagen darf. Also da muss man selbst mal... Dieter Nuhr, das geht jetzt direkt mal an dich. Vielleicht mal einfach in dich gehen und nochmal kurz nachdenken. Greifst du dann narrativ der AfD auf oder willst du einfach mal denken? Ich hätte heute nicht gedacht, dass wir so eine Hasssendung auf Dieter Nuhr machen. Wir sind hier im Privatproduktionsbereich. Ja. Und bei uns, wir werden ja auch zensiert. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt, ihr hört jetzt gleich nur ein langes Piep, Dieter Nuhr ist ein faschistisches Arschloch. Ihr habt jetzt so einen langen Piep gesagt, Beweis. Oder ein Sportgerät. Zensiert. Jetzt habe ich schon wieder relativiert. Ich bin heute echt. Ein Sportgerät? Das Pfeile schießen kann. Ah. Ja, ich wollte so wie Danger Dan auf die sichere Seite gehen, dass ich da noch was dranhänge und dann, ja. Gut, also das war ganz unsere Kunst-Performance die letzte Viertelstunde. Was wäre, wenn Dieter Nuhr ein Nazi wäre? Genau, ihr habt eine Viertelstunde nur Pieps und im Endeffekt Mikrofon. Eine Geschichte von Michael Bulli Herbig gehört. Genau, demnächst in ihrem Kino. Ja. Gut, wunderbar. Ich würde euch noch eine Sache in die Pause mitgeben. Oh, ich habe auch noch einen kleinen Lifehack für die Pause. Ja, ich will nur die Pause, eine Frage, über die ihr sinnieren dürft. Soll ich dann kurz den Lifehack noch kurz... Mach erst vorher. Den Lifehack. Lifehack, wenn ihr bei WhatsApp einen Stern macht und dann die Nachricht schreibt und dahinter ein Stern, dann wird die immer fett. Und wenn ihr damit nur noch eure Chats vollpumpt, Peter musste davon auch Opfer werden, dann wirkt ihr wie sehr aufdringliche Menschen. Ich hatte damit sehr viel Freude, könnt ihr gern mal machen. Ja, der Boomer hat die Fettfunktion entdeckt. Nee, ich habe die schon länger entdeckt, aber ich habe entdeckt, wenn man immer im Chat damit schreibt, schreiben die Leute ein bisschen irritierter zurück. Ja. Stimmt, ja. Also ich wurde davon Opfer. Ich war froh, als du aufgehört hast. Ich habe jetzt sieben Tage in sehr vielen Gruppenchats auch so geschrieben. Ja. Also wir haben das in ICQ damals, haben wir immer Caps Lock Days gemacht. Oh, auch schön. Das ist der große Caps Lock Day. Heute schreiben wir uns an. Ja. Aber... ich habe dann nach jedem Satz, den ich geschrieben habe, sorry Caps geschrieben, aber S-R-Y-C-A-P-S. Also immer was geschrieben und dann sorry Caps. Und das über Stunden. Also wenn jemand in seiner Jugend gelebt hat, dann nicht. Ja. Edit mich auf ICQ 164-70-1336, das stimmt wirklich. Müsste ich mit der AOL-Adresse... Du kennst die Nummer noch? Ja, das ist meine ICQ-Nummer. Cool. Genau, ich würde euch jetzt gerne in die Pause entlassen mit... Folgender Gedankengang. Dürfen Fahrradhelmträger rauchen? Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Es glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal ist immer noch auf der Suche. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich glaube noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. So, ihr habt euch Gedanken gemacht. Wir nicht. Wir nicht. Gar nicht. Ja. Überhaupt gar null. Gar keine. Ich habe nicht einen Gedanken gehabt. Also wenn ihr zu einer Antwort gekommen seid, ihr seid heute einen Schritt weitergekommen, wir nicht. Und außerdem könnt ihr euch jetzt, wenn unsere Folge dann vorbei ist, noch weiterhin Gedanken machen, warum hat Peter überhaupt die Frage gestellt? Richtig. Ja. Bitteschön. Ja. Selbst das, nicht mal darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ein Service von Ihrem Schaumbad. Der Service-Podcast. Mir ist was aufgefallen, Peter. Ja, bitte. Was denn? Passt so ein bisschen zu unserem Hass aus SUVs, weil in der Gegend, wo mir das aufgefallen ist, sehr viele Porsche Cayennes rumfahren als Zweitwagen. In der Gegend, in der wir aufnehmen? Nee, in der Gegend, wo mir das aufgefallen ist, was ich jetzt erzählen möchte. Ach so, ja. Und zwar gehe ich ja gerne am Stuttgarter Killesberg. Einheimische wissen, das ist die Bonzen-Gegend, spazieren. Und da ist mir aufgefallen, also schon länger, aber jetzt ist mir noch eine besondere Klingel aufgefallen. Die Leute schreiben nicht ihre Namen auf die Klingeln, sondern immer nur Initiale. Ah, ja. KS und so. Da steht immer nur K.S. und F.S. zum Beispiel an der Klingel. Weil sie sich scheinbar alle für wahnsinnig prominent oder reich halten, dass sie alle Angst haben, oh Gott, wenn der Briefträger sieht, wer hier wohnt, dann wird aber was los sein. Aber der muss es doch wissen. Also und die Quote ist ungefähr 80% in gewissen Gegenden da, oben in gewissen Straßen, wo die Leute nicht ihre Namen an die Klingel schreiben, sondern nur die Initialen. Aber auf dem Briefkasten steht es dann? Auf beidem stehen nur die Initialen. Und woher weiß dann die Person, die die Post zustellt, wo rein? Weil die Adresse ja dann wahrscheinlich, ja, so wie bei mir, würde ja jetzt JPP stehen. Dann muss der Briefträger drauf gucken, oh, da steht Jean-Paul Prüm. Mhm. Und die Adresse stimmt ja überein. Dann werfe ich das mal bei JPP ein. Ah, ja. Ja, und meistens wohnt auch nur eine Person in diesen Gebäuden. Meistens sieht man an diesen Klingeln, da ich ja sehr häufig dort flaniere, weil ich ja in der alten philosophischen Tradition von Richard David Brecht auch gerne mal meine Philosophenspaziergänge mache, um über die Welt nachzudenken, habe ich genug Zeit, mir die Klingeln anzuschauen. Man sieht das vor allen Dingen durch Vererben. Also in der unteren Einliegerwohnung wohnen wahrscheinlich dann eines der Kinder. Und oben drüber wohnen dann noch die Eltern. Ach so, okay, da sind also tatsächlich mehrere. Die Nachnamen sind dann häufig die gleichen. Also auf der den erste Klingeln. Buchstabe des Es Namens. Gibt aber auch Häuser, wo auf den Klingeln einfach immer die gleichen Initialen, aber sie haben trotzdem mal drei Klingeln gemacht. Bitte keine Werbung. Drauf gekommen bin ich, weil ich die schöne Klingel AHA gesehen habe. Adolf Hitler. Wahrscheinlich wohnt er da noch, weil warum sollte sich ein Alfons Hessinger verstecken? Das muss Adolf Hitler sein, sonst hätte er nicht die Initialen drauf geschrieben. Ja, es ist ihm auch peinlich, sein Name. Wahrscheinlich peinlich. Und da habe ich mir gedacht, weil ich finde, also so viele wichtige, in Stuttgart mögen ein, zwei Leute leben, die vielleicht Anonymität brauchen. Aber ja, wer denn? So viele Klingeln, wie da oben mit Initialen versehen sind, so viele wichtige Leute haben wir nicht in Deutschland und ich glaube noch nicht mal auf der Welt. Weil einfach viel zu viele Häuser diese Initialen-Scheiße haben. Und mein Appell an den Briefträger, der die Route Killesberg hat, ich würde die Post zurücksenden. Da steht kein Name drauf, da steht kein klar identifizierbarer Nachname drauf. Mein Appell an alle Briefträgerinnen und Briefträger am Killesberg oder auch bundesweit, wenn ihr an Klingeln kommt, also A, würde mich interessieren, muss man diese Post zustellen? Und zweitens, wenn man es nicht muss, ab zurück mit der Scheiße. Die Leute sollen ihren Namen auf die. Das der letzte brüchige Teil unseres Datenschutzes in diesem Land. Und der muss bestehen bleiben. Genau. Also, alle Briefträgerinnen und Briefträger, meine tiefste Bitte, wer sich für so wichtig hält, der kann sich auch ein Postfach leisten. Der braucht keine Initialen auf der Klingel und auf dem Briefkasten. Die Frage ist, vielleicht machen die das mit Absicht, weil die keine Post kriegen wollen, weil die eh nur vom Finanzamt Post kriegen, weil sie Steuern hinterzogen haben. Ja, aber da kriegen sie ja keinen, also wie waren die Konsequenzen der Panama Papers? Ja, stimmt. Vielleicht haben sie alle Briefkästen in Panama, diese Leute. Ja, wahrscheinlich. Wo ihr ordentlicher kommt die Name echte Post irgendwo anders hin. Ja, jedenfalls wäre das, also zwei Bitten sogar habe ich. An alle Pizzalieferdienste Stuttgarts, alle Asia-Lieferdienste Stuttgarts, alle Döner und so weiter. Da steht zwar keine Werbung drauf, aber bei mir ballert ihr die auch mal rein. Mir wäre ganz recht, wenn ihr da mal, also da sind echt reiche Leute, die bestellen bestimmt mal bei euch eine Familienpizza mit Artischocken. Und essen dann nur ein Stück und den Rest schmeißen sie weg. Ja, weil so sind die drauf. Das, ja, genau, das ist, wir hassen die da oben reichen. Genau, und die bezahlen Rant. Das, geben kein Trinkgeld und bezahlen das nur mit den hinterzogenen Steuern. Stimmt, ja. Naja, aber wie findest du das? Ist das ein Moment, weil ich habe gedacht, das ist fürchterlich arrogant. Ich finde wirklich fürchterlich arrogant eigentlich. Die so. Initialien auf die Klingel und ja. Also, was heißt arrogant? Ich bin schon stinksauer. Ich bin schon stinksauer. Nein, es geht mir auch... nee, arrogant ist, sich selbst zu wichtig nehmen, weil ich einfach glaube, 95% der Menschen, die nur Initialen auf der Klingel haben, es gibt keinerlei Grund, Initialen auf die Klingel zu schreiben. Das ist genauso. Also du bist halt Adolf Hitler und der Mossad sucht dich. Nehmen wir mal an, einer von uns beiden wäre Doktor. Gedankenspiel. Mhm. Würdest du als Doktor auf deine Klingel auch Doktor schreiben? Ja. Okay. Doktor, aber ich würde auch meinen Künstlernamen hinschreiben. Also okay. Beides. Ja. Meinen echten bürgerlichen Namen mit dem Doktor und meinen Künstlernamen. Dein Künstlername nur, ist ja... Nachbarn, dein Künstlername ist ja identisch wie dein Surfername. Peter. What's your surfer nickname? Oh, it's Peter. Stimmt, ja. Hatten wir ja schon. In ja, Folge 98 oder so. Sowas. So weit sind wir noch gar nicht. Nee, es war... Ja. Warte, ich kann es euch sagen. November 2018. Das war eine sehr unterhaltsame Folge, fand ich. Hat mir richtig gut gefallen. Da waren wir noch jung, da hatte ich auch einen richtigen Sonnenbrand noch. Da hatte ich so einen Blondstich in meinen Haaren. Ja, und du warst ganz rot und kamst wirklich aus dem Surfcamp zurück. Jetzt bin ich auch rot, aber vom Alkohol. Ja, vom Nickerchen. Du hattest auch übrigens, das habe ich heute nicht angesprochen, weil letzte Folge haben wir schon sehr viel darüber geredet. Die Abdrücke. Aber du hattest wieder auf der linken Seite, hattest du diesmal auch wieder alle Kissenfalten. Mhm. Das ist halt echt so, also seit diesem Jahr machen wir Podcasts. Das ist echt, als würde ich mir ein altes Kissen angucken. Ich mache das, das ist bei mir Method Acting. Ich mache das für die Stimme. Die Stimme ist ja ein bisschen tiefer, wenn man gerade erwacht ist. Weißt du? Ja, mache ich das. Deswegen nehmen wir die Folge mal so für auf. Die Girls, für die Girls mache ich das. Klingt Peter so. Also wenn wir jetzt noch eine Stunde aufnehmen würden, dann würdest du noch so reden. Ja, ja, genau. Mit der Zeit werde ich immer wacher und dann wird meine Stimme immer sanfter. Du hast trotzdem noch diesen Bariton. Yeah. Du hast einen schönen Bariton. Ich glaube auch, du wirst nur so häufig mit Sebastian Grumbiegel von den Prinzen verwechselt, weil ihr die gleiche Stimme habt. Ja. Kannst du mal bitte Küssen verboten einfach sagen? Küssen verboten. Ja, 1:1. Das immer. Liebe im Fahrstuhl. Die waren ganz schön aufgesext, die Prinzen der 90er. Sex sells, ja. Ich würde gerne jemanden umbringen jetzt. Willst du mitmachen? Einen Menschen töten. Mit Nostradamus, Peter. Genau, also die Queen aber ist eigentlich ja machen wir das. Eigentlich machen wir das ja immer in unserer Zwischen den Jahren-Folge als Teaser für die nächsten Jahre. Das, so weit müssen wir einführen. Aber du hattest dieses Jahr mal wieder einen Treffer. Genau, jetzt ist endlich mal jemand, endlich ist mal jemand gestorben. Ich glaube, du hast schon mal jemanden getötet. Ja, Helmut Kohl war das. Ja, genau. Ja. Helmut Kohl hat unseren Papa. Unseren Papa. Ich habe Helmut Kohl umgebracht und jetzt habe ich die Königin von England, Elisabeth, umgebracht. Könnt ihr nachhören in unserer Folge Zwischen den Jahren 2021, also die letzte Folge 2021, ist Peters Tipp, die Queen stirbt. Jetzt ist es passiert. Ja, Entschuldigung geht raus an ganz Großbritannien und auch Indien und China und Japan. Und unser geliebtes Kanada. Kanada, Australien. Mensch, die haben eigentlich aber, die ganze die haben Welt rummarodert, diese Kritten. Ja, ja, genau. Also sorry an alle, dass ich sie umgebracht habe, aber irgendwann musste ich sie töten. Jetzt würde ich gerne die nächste Person töten. Ja, Moment mal, aber vielleicht ist das auch spätes Karma für die ganzen Kolonialverbrechen der Briten, für die sich die Queen auch nie so richtig entschuldigt hat. Also vielleicht sind wir jetzt einfach quitt. Also du hast für... Ach so, sie hat sich nie für koloniale Gewalt entschuldigt. Soweit ich weiß nicht, nee. Ah, dann aber ich setze muss ich ja gar nicht traurig. Ich war so traurig. Du aber warst jetzt, wo ich das gehört habe, Nee, ich würde jetzt gerne die nächste Person töten. Hier, Rot in Pieces, Queen of England. Wir töten weiter. Ja, wir machen die Vorhersage und dann passiert es auch. Hast du jemanden schon? Ja, ich habe ja seit Jahren Tommy Gottschalk auf der Liste. Ich würde ihn gerne mal streichen. Ja, willst du jemanden anderen umbringen? Nee, ich sage, die Person erwichtet es dann bald. Ja, das meine ich ja damit. Ja. Und mein heißer Tipp ist, ich bleibe im deutschen Show-Legenden-Gewerbe. Didi Hallervorden ist angezählt. Oh, Didi Hallervorden ist von mir angezählt. Gute Antwort. Ja. Und da er es selbst nicht so mag, Dieter Hallervorden ist angezählt. Palim, palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Flasche Pommes frites. Überholter Humor. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe letzt lief auch auf ZDF Neo liefen alle Otto-Filme. Oh. Überholter Humor. Ist es sehr überholt? Ja, Otto der Außerfriesische ist schon sehr, sehr überholt. Da passieren sehr viele Witze, weil er reist noch in die USA und hat wegen anderer Taxifahrer, Hautfarbe. Die andere Hautfarben haben als er. Yeah. Und da schwierig und zeitgleich ist immer der gleiche Gag, weil Otto ja auch in seinem Programm immer, ich sage einen englischen Satz und übersetze den dann falsch im Deutschen. Ja, ja, so. Genau. Dieser Witz ist eigentlich der Film plus leichte Stereotyper Rassismus gegenüber dunkelhäutigen Personen. Okay, aber nicht so schlimm wie Erkan und Stefan wahrscheinlich. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Erkan und Stefan ist ganz schlimm. Also wie da das Wort schwul negativ konnotiert wird, eigentlich finden sie alles schwul. Okay. Alles finden sie schwul. Es ist total schwul, wie der sich bewegt, es ist schwul, wie er fährt. Es ist ja, schwul. Komisch, dass in den Wortschatz der 90er so häufig aufgetaucht ist, wenn Filme so gesprochen haben, gell? Ja. Ja. Naja. Ich meine, wer hat da Regie geführt? Ich glaube, Michael Bulli Herbig. Nee, wahrscheinlich nicht. Homophobe Arsch. Doch, doch, das ist ein Herbig-Film. Ja, ja. Was, Erkan und Stefan? Oder? Erkan und Stefan ist von Bulli Herbig. Echt? Okay. Ja. Ah, das passt auch irgendwie, weil die zwei Typen sind ja Münchner Akademiker, ne? Also einer von den beiden ist nach dieser Karriere auch, hat dann als Architekt weitergearbeitet. Ob jetzt Erkan oder Stefan. Der andere ist, glaube ich, Sozialarbeiter. Ja, die haben aber auf jeden Fall normale akademische Ausbildungsberufe, Schrägstrich. Das ist ja total akademische schwul, Abschlüsse, ja. Würde Bulli Herbig sagen. Ja, und vor allen Dingen auch im Setting Erkan und Stefan. Ey, so Nerds sind ja voll schwul. Ja, genau. Ja. Und habt ihr die Zeitreise in die 90er genossen? Genau. Wir nicht. Ich wollte gerade noch jemanden töten. Ja. Ich bin ja eher, du bist eher bei so Showmastern und solchen Leuten aus dem Entertainment-Bereich. Ich bin eher bei Staatsoberhäuptern, Regierungschefs. Ich habe zwei Kandidaten. Okay. Tust du der Welt damit was Gutes? Sind jetzt nicht so fragwürdig. Also Putin und Trump sind nicht auf deiner Liste. Es sind Staatsoberhäupter, ehemalige Staats- bzw. Regierungschefinnen, die nicht mehr im Amt sind. Du willst Liz Truss jetzt sofort? Nee, Angela Merkel und Barack Obama. Ui, die zwei. Ja, das ist aber relativ fresh. Das ist aber ein heißer Tipp. Die sind sehr verbraucht über ihre Ämter geworden. Also wenn man eine die Fotos von dieser zwei Leute auf jeden Fall wird es als nächstes. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn du so ein Lukaschenko. Ja, es geht ja nicht um unsere persönlichen Präferenzen. Ja, eigentlich schon. Wladimir Putin, wow, toll. Jeder will, dass der tot ist. Wusstest du, dass Dieter Orban noch voll. Heißt der Dieter Orban? Orban? Professor Dieter Orban heißt der. Ah, nee, das ist ein anderer Mensch, glaube ich. Das ist ein Professor. Das ist ein Soziologe, glaube ich, ne? Ja, ja. Wie heißt der? Viktor Orban. Viktor ist aber auch so nah dran. dass der noch sehr jung ist, der ist unter 60. Hm. Ja. Also den werden wir noch eine Weile wahrscheinlich genießen dürfen. Okay, so wie Eminem. So wie Eminem. Marshall Mathers ist. Also Viktor Orban und Eminem sind ungefähr schon 8 Jahre auseinander. Ja, aber so Anfang 50. Und Eminem. Nee, der ist Ende 50. Ah, okay. Und Eminem ist ja gerade erst 50 geworden. Genau, genau wie Helge Braun. Back to reality, der goes gravity. Oh Gott, bitte tu das nicht. Helge Braun ist. Ist exakt einen Tag jünger als Eminem. Ja, und den habe ich heute Morgen im Morgenmagazin gesehen. Ich auch. Er ist wahnsinnig dünn geworden. Ja, ich habe ihn nur gehört. Ich habe nämlich nebenher Malen nach Dahlem gespielt. Du hättest ihn sehen müssen. Helge Braun hat ungefähr 30 Kilo verloren. So wie Eminem. Er ist kein Knuddelbär mehr. Er sieht jetzt irgendwie aus wie ein. Ja, so ein bisschen, also er hat noch dieses bübchenhafte, aber das Knuddelbärige ist nicht mehr knuffelig. Okay. Er ist nicht mehr knuffelig. Weil er kann jetzt, also ganz starker Appell an den alten von der Kanzlerinnenamtssprecher, der zweite Mann hinter Merkel sozusagen, der Sekretär von Merkel. Chef des Kanzleramts. Oder? Chef, ja, irgend sowas. Gruß an Helge, bitte wieder 20 Kilo mehr. Genau, bitte hier die Knuffeligkeit. Wir haben dich hier ausgerufen als Kanzler für Knuffeligkeit. So genau. Nicht. Ich habe das oder leider gar nicht gesehen. Joschka Fischer machen. Jetzt spindeldürr werden und dann irgendwann wieder dick, wenn es drauf ankommt. Spindeldürr werden und den Kosovo bombardieren. Das ist auch so wie so ein Schachzug. Ja? Der Joschka Fischer. Ich mache jetzt den Joschka Fischer. Erst nehme ich ab und dann wird der Turm ganz klein und dann bombardiert man den Kosovo. Genau, ich nehme jetzt ab und dann nehme ich den Tod von Zivilisten in Kauf. Leute, nehmt nicht ab, ihr werdet dann den Tod von Zivilisten in Kauf nehmen. Ja, oder werdet nicht kleiner. Wladimir Putin ist ja auch wahnsinnig klein. Also mein Appell wäre auch, wenn ihr groß seid, lebt damit einfach. Alter, kriegt man schon hin, nicht kleiner werden. Genau. Ja. Ja, aber was ich gerade sage, ich gucke auch immer Morgenmagazin jeden Morgen. Aber ich höre es eigentlich nur. Also ich lasse es nebenher laufen und daddel dann dabei mal nach Zahlen oder erschieße irgendwelche Kinder im Internet. Okay. Das habe ich das gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, ach Helge. Habe ich gehört, habe mich richtig gefreut. Aber er hat irgendwelchen rechtspopulistischen Dreck von sich gegeben. Ja, natürlich. Also, was so eine Oppositionspartei halt macht, die rechts ist. Ich meine, er ist gerade in einer Partei, die Friedrich, ich hetze mal wieder gegen Migranten, Merz, der Parteivorsitzende ist. Also der wieder von Sozialtouristen spricht und damit Leute meint, die vom Krieg fliehen. Genau. Ja. Aber jetzt erklärt das alles. Jetzt seit der Spindeldürr ist, macht das jetzt alles viel mehr Sinn. Hätte ich das gesehen, hätte ich das gar nicht so hinterfragt. Ich habe mich nur gewundert, warum er so. Das glaube ich auch der Frust gegen. Der Zuckerentzug. Der ist jetzt wie Friedrich Merz, ist ja auch so ein Spindeldürrer-Typ. Stimmt, ja, so ein Mr. Daher Burns. Kommt der Hass. Ja. Ja. Dicke Leute sind knuffliger, ja. Also unser Appell und. Nee, Appell ist es nochmals. Helge Braun war für uns immer der Kanzler für Knuddeligkeit oder Minister für Knuddeligkeit, ist egal. Das ist die richtige Rolle. Mach nicht diesen Mist mit, den dir der Friedrich in Ohr flüstert. Sei wieder der alte Helge. Der Angela hat auch 16 Jahre lang eigentlich so gut wie gar nichts getan. Da konntest du in Ruhe dein Käffchen auch mit 2 Würfelchen Zucker auch mal 4. Ey, du warst einfach Erdbeeren kaufen. Du warst Erdbeeren kaufen. Genau, du warst an einem schönen warmen Tag, bist du rechts rangefahren, Erdbeeren selber pflücken. Ja. Hast dir da ein Päckchen Erdbeeren geholt. Oder auch so Blumen zum selber schneiden. Genau, sowas hast du gemacht vorher. Helge. Und jetzt machst du so rechtspopulistischen Bullshit. Genau, was die rechte Opposition so von sich gibt. Helge. Aber wir müssen das machen, weil wir müssen die Wähler der ganz Rechten zurückgewinnen. Halt die Fresse, Helge. Helge, schau mal nach. Du musst kein Nazi Niedersachsen, sein. Da ist eine nicht existente AfD-Partei mit 10% gewählt worden, weil dein Parteichef die ganze Zeit so einen Müll redet. Wir sind heute sehr politisch. Ja. Aber wir wollen eigentlich nur Helge retten. Genau, lass uns mal Helge, wieder. Komm zurück. Helge, wir wollen Helge retten und Obama Helge, töten. Und Helge. Obama wollten wir töten, Merkel wollten wir töten und du wolltest Dieter Hallervorden töten. Hm. Du hast unsere Rubrik mit töten wollen mittlerweile übersetzt. Das ist einfach nur ein. Wir haben drauf. Wir waren verschiedene Wetten. Wir waren. Tode, ja. Wir waren ein Orakel und jetzt sind wir auf einmal der Sensenmann. Ich mag diesen Rollenswitch nicht. Ich bin wieder das Orakel. Ich wünsche Dieter. Nee, ich wünsche Dieter Hallervorden. Wünsche ich eigentlich gar nichts. Ja. Außer dass mein. Ich war tatsächlich Fan. Was heißt Fan? Ich mochte den immer. Dieter als Kind mochte ich den auch. Als Kind, ja. Und der Diddy hat mir mal durch eine schwere Grippe geholfen. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, Dieter Hallervorden hat aber auch in den letzten Jahren ziemlich viel Müll gesagt. Aber das hat Jürgen von der Lippe auch, zum Beispiel. Mhm. Und Jürgen von der Lippe finde ich aber immer noch gut. Ja, zu dem habe ich gar keine aus so einer kindheitlichen Verbindung. Weil der hat immer Geld oder Liebe moderiert. Und den fand ich lustig. Der hat dann so ein bisschen, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr. Ja, der war so ein bisschen frivol. Ja, genau. Bisschen frivol. So ein bisschen scheckig war er, so ja, ja. Kickelig. So. Da habe ich als kleiner Junge habe ich aber gekickelt, du. Zotig. Habe ich vom Fernseher gesessen, habe fast keine Luft mehr bekommen. Mensch, ist der zotig und kickelig. Mensch, ist der zotig, ja. Ja. Ich saß auch in meinem Snoopy-Schlafanzug im Schneidersitz auf dem Boden und dachte, oh, du, ist der wieder zotig unterwegs. Zotig, hier. Zotig. Dann habe ich mir ein High Five, das hieß früher noch ein Check. Check, ja. Gegeben und dann. Ja, zu der Zeit gab es noch gar keine coolen Begrüßungen. Wir haben uns noch die Hand gegeben und haben gesagt. Geschüttelt. Gott zum Gruße, freut mich. Heil Hitler. Nee, das, so alt bin ich nicht. So alt sind wir nicht, so nicht ganz. Nee. Aber jedenfalls, also da passt auch zeitlich nicht zusammen, weil ich hatte einen Knight Rider Schlafanzug, auf den war ich sehr stolz, aus der Metro. Boah, das ist schon cool. Ja, da war ich schon stolz drauf. Aber das, also Knight Rider Schlafanzug und Drittes Reich passen zeitlich nicht zusammen. So viel kann man sagen. Hat der Knight Rider nicht das Dritte Reich beendet mit seinem Song? Mit der Foundation für Recht und Verfassung. Ne, der hat doch so einen Song gesungen und dann ist diese Mauer der Nationalsozialisten, dann hat der Nationalsozialismus aufgehört, 1990. Nein. Ach, dann sind das sind zwei verschiedene Storys. Alles Episode 2, glaube ich. Letztendlich ist David Hasselhoff schuld daran, dass wir wieder dieses Erstarken des Rechtspopulismus in Europa haben, weil das war ja der antifaschistische Schutzwall. Man weiß nicht, in welche Richtung er funktioniert hat, aber er hat ja den antifaschistischen Schutzwall niedergesungen. Und komischerweise haben wir seit den 90ern wieder ein wesentlich stärkeres Nazi-Problem und das wird immer schlimmer. Also ist David Hasselhoff vielleicht sogar ein unbewusster Handlanger, also der Schutzwall, in welche Richtung oder wie der funktioniert hat, vielleicht war das auch einfach nur so eine Karma-Mauer, aber irgendwie, vielleicht hätte man die Mauer irgendwie irgendwo anders wieder aufbauen müssen, also so einfach quer mit Brücken drunter oder so, aber dann dieser Schutzwall, wie er benannt wurde, weißt du, manchmal bekommen Dinge ja dadurch, dass sie benannt werden, erst eine Bedeutung und vielleicht hat er doch gewirkt. Ja. Auch wenn er nur aus Propaganda so genannt wurde. Stimmt, weil davor gab es ja überhaupt keine Nazis. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also in der DDR auf gar keinen Fall. Von 1945 bis 1990 gab es keinen einzigen Nazi. Nee. Also in der BRD haben so um 68 rum Leute geschrien, ey, ihr seid doch alles Nazis. Aber die haben dann glaubhaft versichert, auf gar keinen Fall. Nee. Und in der DDR gab es überhaupt gar keine Nazis. Mein Führer hat mich dazu gezwungen. Ja, ich wusste nichts. Wer, was? Wieso bin ich hier auf einmal in Argentinien? Es war alles schwarz-weiß damals. Wir haben Zarab, ja. Die Welt war ja schwarz-weiß, nicht die Kameras. Ich war auf der Wolfscheinze nur, weil die Frösche so schön gequakt haben. Genau. Ja. Mich hat das beruhigt. Ja. Ich konnte dann gut schlafen. Was? Ich war im Führerbunker. Das müssen Sie mir erstmal beweisen. Wo, da ist keiner lebend rausgekommen, oder? Doch, doch. Ja. Dieser Funker-Typ, diese Sekretärin. Ah ja. Guck ja. mal, der Untergang. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal den Film gucken, wo Adolf Hitler Bruno Ganz spielt. Am Ende ein Abspann, ist es wie so eine 80er-Jahre-Komödie. Jack wurde später, hat später einen Rollschuhladen aufgemacht und verkauft jetzt Discos und hat ein Heroinproblem. Und da war es auch so, diese Sekretärin ist rausgekommen, diese Junge, die am Anfang da gecastet wird. Alexandra Maria Lara oder wie sie heißt. Kann sein, ja. Und dieser Funker-Typ. So heißt sie nicht, aber ich habe einfach drei Frauen vorne. Aber zwei passen. Ja, die heißen irgendwie so. Aber, ja. Ich meine Lara die Schauspielerin. Ist arabisch. Ich meinte die Schauspielerin. Die hat aber, egal. Die Sekretärin spielt in dem Film. Ach so, du weißt, okay, nee, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, wie die. Alexandra Maria Lara ist nah dran. Müsste ich aber googeln und dann sind wir wie fest und flauschig. Genau. Hier googelt der Chef noch selbst. Ja, wir machen eine kleine Google-Pause. Siehst du, wie schlecht das ist? Und deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Ja, ja. Ich habe nämlich jetzt Alex eingegeben und da wird mir Alexa suchen angezeigt. Ja. Und jetzt habe ich Angst vor Amazon. Ist auch wirklich wichtig jetzt für das Fortkommen dieses Formats. Da wird den richtigen Namen wie die Schauspielerin der Hitler-Sekretärin heißt. Finde ich. Was ist hier jetzt gesummt? Das ist dein Vibrator. Mein Vibrator? Wir müssen alte Männer, wir sind alte Männer-Podcast, da müssen wir auch manchmal so diesen Pimmel-Analhumor. Hast du einen Vibrator im Po und bescheißt damit beim Schach, lol. Stimmt das jetzt eigentlich? ich habe, also ich interessiere mich ja überhaupt nicht dafür, aber jeder Podcast redet ja darüber. Also ich habe da bei Baywatch dann machen wir es nicht gehört, ich habe da bei Fest und Flauschig und alle haben immer eine unterschiedliche Meinung, aber sind jede Woche über was anderes überzeugt. Ich stelle mal in Frage, also ich glaube, der Typ hat beschissen, dieser Neumann oder wie er auch immer heißt, aber eigentlich sind ja alle Schachprofis wirklich, das sind ja die Leute, die früher im Physikunterricht gemobbt worden wären. Also so wirken die ja alle. Exzentrische, aufdringliche Besserwisser. So würde ich Schachprofis bezeichnen. Ja. Und tatsächlich kenne ich wenig Schachprofis. Ich glaube nicht, dass sich jemand von denen ein vibrierendes Teil in den Po steckt. Allerdings sind sie so Karrieristen, dass sie vielleicht doch machen. So. Du kannst auch in andere Körperstellen was Vibrierendes verstecken, oder? Warum muss es das Arschloch sein? Ja, man könnte zum Beispiel auch einfach schlucken, gell? Also, der ja, vibriert. An den Schenkel kleben, in die Hosentasche nehmen. Nee, die werden gescannt. Du musst das schon in den Körper tun. Die werden richtig abgesucht. Also, vor so einer richtigen Schachpartie, da stehst du eigentlich wie... Wie im Flughafen, mit den Armen hoch. Wahrscheinlich, ja. Okay. Aber die werden schon richtig gescannt. Kommt bei Schach doch nicht. Ja, irgendwie scheint da ein Business zu sein. Die Hosentaschen. Das ganze Problem daran ist halt, wie immer, der Profisport, Konzerne und da steckt viel Geld drin. Ja. So wird ein harmloses Spiel mit einem Ball und zwei Vierecken mit Netzen auch zu einer WM im Winter, wo Stadien trotzdem noch klimatisiert werden und mal auf... Ledersitzen sitzt und nicht genau weiß, ob dieses Leder wirklich nicht vom Menschen erschaffen wurde. Dieses Gerücht möchte ich in den Logen in Katar. Ach, Menschenleder benutzen diese, die da. Dieses Leder, worauf dann die richtigen Bosse sitzen. Gut, da weiß man nicht ist, genau, woher das Leder aber kommt. Aber es ist ja dann nachhaltig. Die haben so viele Menschen getötet, dann wird es wenigstens noch genutzt. Ich habe davon wird nicht wenigstens gesehen. Extra eine Kuh getötet. Ich glaube nicht, dass die Menschen getötet haben. Ich bin wie Franz Ja, Bekenbauer. Nicht mit Absicht. Nee, auch unabsichtlich. Nee, glaube ich nicht. Ich habe nichts Katar gesehen. Ist keiner mehr gestorben seit Jahren. Ich habe keine Ledersitze in Katar gesehen. Kennst du die Tötungsrate? Die Quote der Tötungsrate in Ländern? Nee. Ist ein guter Wikipedia-Artikel. Okay. Also ist so, ich bin großer Listenfan in Wikipedia. Ich habe mir schon gedacht, dass du Listenfan bist. Und die, das wissen auch unsere Zuhörer. Ja, die Tötungsrate ist nämlich immer, wenn widerrechtlich ein Leben genommen wird. Also ein Mord, ja. Totschlag... ja, das ist eigentlich. Aber ist... oder Körperverletzung mit Todesfolge, solche Sachen. Ausgeschlossen von dieser Tötungsrate sind Abtreibungen, Notwehr, wenn die Staatsgewalt jemanden umbringt aus Staatsgewalt, kriegerische Handlungen und so weiter. Und noch so ein paar Sachen. Weißt du, wer die ersten Plätze sind? Ja. Soll ich mal drauf... Darf ich raten? Rat mal, was Platz 1 ist. Also ich würde ein saudi-arabisches Land mal mit in die Top 3 nehmen. Ein saudi-arabisches Land? Nee, also eins von diesen Golfstaaten. Aber du weißt, was ich meine. Und vielleicht sogar Saudi-Arabien. Ach, genau. Todesstrafe zählt auch nicht dazu rein, übrigens. Ach so, okay. Ja, dann ist, also nicht von der Staatsgewalt getötet, weil das ist ja rechtens dann in deren System. Eigentlich sind so... Rechtens ist halt auch immer aus so einer westlich... In deren... Genau, aber dann fallen eigentlich so China, Iran, die arabischen Staaten und so weiter, fallen dann eher raus und ich bin eher in Südamerika unterwegs. Richtig. Und da wahrscheinlich, Brasilien ist auf jeden Fall dabei wahrscheinlich. Ziemlich weit oben. Dann... Ecuador. Nee, Platz 1 ist, ich löse es auf, bevor wir hier ewig. Venezuela. Venezuela. Aber mit Abstand. Also wirklich. Okay. Die haben irgendwie eine Tötungsrate von 60. Also ist, glaube ich, immer auf 100.000 Einwohner gerechnet. 60 oder 600. Also auf jeden Fall sehr hoch. Deutschland hat zum Beispiel 0,7. Okay, das also ist schon krass, ja. Von 100.000 Menschen werden in Deutschland 0,7 Menschen getötet, widerrechtlich. Also durch einen Mord, einen Totschlag. Also eigentlich müsst ihr euch statistisch überhaupt gar keine Sorgen machen da draußen. Genau. Ja. Und das ist wirklich interessant, die ersten 20, 30 Länder sind alle Südamerika und Karibik und Mittelamerika. Also, aber Südafrika müsste doch da eigentlich auch genau, dabei sein. Genau, es gibt dann ein paar afrikanische Länder, so von den größeren Ländern, jetzt nicht, also Karibikstaaten ja. sind halt enorm hoch, weil da wohnen ja teilweise auch nur 9 Leute und wenn man dann einen umbringt, hast du direkt eine ja. Quote von. Ja. Ich finde, Südafrika ist ein gutes Beispiel dafür, um auch die Leute zu warnen, was so 50 Jahre Rassismus noch für Nachwirkungen haben. Mhm. Weil, ja, wenn man die ganze Zeit Leute unterdrückt und Hass sät, dann kann man nicht auf einmal sagen, ups, sorry, not sorry, jetzt machen wir mal so halbwegs anders, aber ich verhalte mich noch immer wie ein privilegiertes Arschloch dir gegenüber. Genau, die müssen das ja verteidigen. Ja, ja. Die, ja. Was schätzt du, also die ersten, was weiß ich, 20, 30 Plätze sind alle in Amerika und damit meine ich alle Amerikas, Nord, Süd, ja. Mitte, Karibik. Ab und zu mal ein afrikanisches Land. Was glaubst du, ist das erste europäische Land in der Liste? Oh, also ich würde sehr stereotyp antworten. Ja. Und dafür schäme ich mich fast, dass ich da zuerst drauf komme. Aber es ist wahrscheinlich Italien, weil sie mafiöse Strukturen haben. Das ist witzig. Ich habe das schon mal jemand gefragt, wen, was schätzt du? Die Person hat auch Italien gesagt. Nee, Italien ist ziemlich genau wie Deutschland, so 0,8 okay. oder so. Okay, das war auch wirklich nur ein ganz dummer Stereotyp, ja, genau. aber der war das einzige Erklärungsmodell, weil ich hatte. Ja, diese ganzen westeuropäischen Länder sind ganz weit unten in der Liste, mit so unter 1. Dann wird Serbien dazu gezählt. Ja, ja, tatsächlich, das der Großteil dieses Landes, auf das ich hinaus will, ist in Asien. Dann die Türkei. Nee, Russland. Okay. Ja, Russland gut. ist. Ach, Russland wird zu Europa gezählt. Ja, ja, Russland ist sehr. Ja, weil ja. 80% der Leute wohnen ja in Europa. Egal. Ja, ja. In Russland werden im Jahr. Also nach diesem Jahr kann ich Russland nicht mehr in Europa tolerieren. Genau. Ab so. Nach Asien. Ja. In Russland werden allein, ich glaube, 12.000 bis 14.000 Frauen bei häuslicher Gewalt oder von ihren Männern oder in solchen Konglomeraten ja, getötet. Da trifft auch wieder ein ganz fieser Stereotyp ja, zu. Ja, aber genau. wenn Papi auf 3 Flaschen Wodka und mit einer Schusswaffe abends nach Hause kommt und einen zu viel über den Durst getrunken hat und Mutti kommt mit irgendwelchen nervigen Forderungen wie, mach mal den Kamin an. Dann kann man sie auch mal abknallen. Dann kann man auch mal Mutti abknallen, ja. Ja. Das ist mein Stereotyp. Na, Russland sehr weit oben, ja, Deutschland sehr weit unten. Interessant ist dann auch sowas wie Liechtenstein oder irgendeines dieser Zwergenländer ist deutlich über Deutschland. Ja, aber weil die wahrscheinlich hatten, nur in einem Jahr oder so, ne? Also, ja, ja, genau, weil da gab es dann halt 2 Tötungen in dem Jahr. Und zapp, zarab bis auf mal 2. Ja. Genau, wenn da 200.000 Leute wohnen, hast du eigentlich ja. gleich eine Quote von 1. Genau, Tötungsrate. Toller Wikipedia-Artikel. Also, gönnt euch. Ja. Kids. Und Venezuela ist echt massiv, was da weggetötet wird. Junge, Junge, töten die einen weg da. Ja, Mensch. Ja, Mensch, du. Venezuela. Wie lag Costa Rica? Habe ich nicht mehr im Kopf. Aber okay. Costa Rica gilt ja als die Schweiz Lateinamerikas. Okay, okay. Weil ich sehr wollte keine Warnung aussprechen für an ich kenne eine Person, Jonas von Kilwärmer, der jetzt Jonas von Snackwolf heißt. Ach, der ist in Costa Rica. Pass auf dich auf im November, du bist den ganzen November in Costa Rica, aber du bist in der Schweiz, Südamerika. Genau, ich glaube, das ist auf. Bezogen auf die Preise dort. Das Ach so, ist okay. sehr teuer. Also, Preise hoch, Sterben gleich teuer. Sterben kostet nämlich meist nichts. Außer für die Angehörigen. In der Schweiz ist das, glaube ich, dieses... In der Schweiz kostet alles. Wahrscheinlich musst du dafür... Stimmt. Vor allen Dingen kannst du in der Schweiz ja auch wirklich dich dazu genau, entscheiden. Sterbehilfe steht auch nicht in die... Also es zählt nicht in die Tötungsrate rein. Ja, gut. Das ist aber auch okay. Ja, weil es kein widerrechtliches ja. Töten ist. Aber ja, aber problematisch, also, weil... Also wir würden ja jetzt schon so zum Beispiel... Also gerade so... Aber ich weiß, warum sie die Statistik so machen... Aber ich würde schon sagen, im Iran werden zum Beispiel sehr viele Menschen aus moralisch-ethischen Grundsätzen getötet, die aber nach dieser staatlichen Rate vollkommen zu Recht, also wenn eine Frau ohne Kopftuch eine Banane klaut, dann muss die auch sterben, ist ja das Gesetz. Genau, es geht ja immer, ja. also innerhalb der genau. Rechtslage dieses ja. Landes sind die Tötungen ja legal. Also da wird sage ich mal, auch, das ist das Problem an Statistiken, heute ist echt ein politischer Bildungspodcast, unsere Folge. Aber da wird auch mit zweierlei Maß gemessen, gell? Aber wer bin ich, die Wertestandards einer Tötung zu bestimmen? Ja. Und wer sind die Statistiken? Macht wahrscheinlich die WHO oder die UNO oder wer erhebt da? So weit habe ich es dann eigentlich gelesen. Okay. Ich finde einfach nur Listen geil. Und dann scroll ich runter, wo ist Deutschland? Wo sind wir? Dann ist mir auch scheißegal, wer die erhoben hat. Genau. AfD-Ortsverband, Freie Lausitz hat eine Liste zu Ausländerkriminalität in deutschen Kleinstädten erhoben. Und du bist so jemand, der nur die Liste guckt und dann guckt, wer die Quelle ist. Genau. Ja. Genau. Quelle Bernd Höcke. Ja, ich glaube, wir schneiden alles jetzt hier. Ich muss das nochmal prüfen lassen, alles die Quellen prüfen und dann sprechen wir nochmal drüber. Sag mal, Filippo Don Pepsi. Warum eigentlich Filippo Don Pepsi? Jetzt. Was ist das für ein lächerlicher Name, Mann? Das ist aber auch ein bisschen problematisch. Seine Eltern werden sich schon bei Filippo irgendwie gedacht haben. Und bei Don Pepsi? Das ist denn ihr Nachname. Die heißen wirklich so? Ja, keine. Okay. Das Zeugnis schreibst du. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Du weißt, du musst eine Praktikumsbeurteilung schreiben, du musst ein Zeugnis schreiben. Also wir müssen dann. Nein. Aber für Filippo, ich sag ihm, schreib mir was vor und ich unterschreib's dann. So machen wir doch keine Arbeit mit Praktikumszeugnissen. So muss froh sein, dass ich mir seinen Namen merken kann, aber so einen lächerlichen Namen kann man sich ganz gut merken. Ich habe bei unserem letzten Praktikanten Noah, habe ich Stunden da gesessen, um ihn zu beurteilen. Und ich habe den nur eine Folge lang gesehen. Selber schuld, Mann. Also da kann ich dir auch nicht helfen. Lässt die von denen selbst tippen. Ja. Schicken die mir zu, ich unterschreibe. Das ist mir scheißegal, was da drin steht. Wahrscheinlich auch noch digital unterschrieben, gell? Ja, ja. Oder druckst du das auf ein schönes Papier? Ich habe extra 120 Gramm Papier, um denen die Zeugnisse zu drucken. Mit Fäden drin? Nee, ohne Fäden, aber festes Papier auf jeden Fall. Und dann mache ich einen Farbdruck. Bei uns hinten im Büro, im Schaumbadbüro. Im Schaumbadbüro. Ich wusste nicht mal, dass wir einen Drucker haben. Du wusstest auch nicht, dass wir ein Büro haben, gell? Dass wir ein was haben? Ein Büro haben. Ein Büro? Nee. Wir haben ein Schaumbadbüro. Da steht sogar Schaumbadbüro dran. Ich habe mich auch mal gefragt, ist Peter wirklich immer zu anderen Zeiten da? Okay, ey. Und normalerweise erkenne ich nämlich auch in jedem Raum, ob du da schon mal drin warst oder nicht, anhand des Geruchs. Das ist kein negativer Geruch, aber ich rieche, wenn du in einem Raum bist. Und war ich da schon mal drin? Nee, ich habe mich auch schon gefragt, hier war Peter doch noch nie drin. Nee, ich wusste nicht mal, dass wir eins haben. Wir haben ein Schaumbadbüro. Ich habe da extra zwei große Schreibtische. Und da sitzen diese... Da ist ein italienisches Parkett für 120.000 Euro drin. Noah Senior Pepsi. Ich hab so eine komische, begrünte Wand dahin gemacht. Da ist sogar unser Schaumbad-Logo. Das leuchtet da. Okay. Da stehen noch mehr Schreibtische rum. Da ist zum Beispiel unsere... Wie groß ist denn das? Unsere Künstlerbetreuung ist da drin. Unsere Künstlerbetreuung. Dann ist da eine ganze EDV drin. Assistenz der Podcastleitung sitzt da. Und wer bezahlt das? Ja, unser Podcast. Deswegen haben wir persönlich privat kein Geld. Ich habe da einen Bürokomplex aufgebaut. Ich dachte, wir brauchen den. Du nutzt den gar nicht? Nee. Wie kommen die in die Folgen ins Internet? Ich höre das erste Mal von. Wie kommen die in die Folgen ins Internet? Lädst du die einfach selbst hier an diesem Schimmel-PC im Studio hoch oder wie? Ich dachte, das kommt von diesem Mikrofon. Dafür habe ich das doch irgendwie hier eingesteckt. Und warum zahle ich 20 Leute im Schaumbadbüro? Du hast sie noch nie genutzt? Nee, ich wusste davon nie was. Wir können uns, wir zahlen 20 Gehälter. Ich dachte, Sozialversicherungspflicht. Ich dachte, du wohnst hier. Ich dachte, es wäre deine Wohnung einfach, wo wir diesen Podcast immer machen. Und ich dachte, das wäre deine Wohnung. Ach so. Vor allen Dingen habe ich gedacht, dass wir deine Wohnung, weil an der Klinge steht ja von Schaumbad, das ist dein Name. Ah, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Wir ballern hier ohne Ende Kohle raus. Vielleicht sollten wir den HörerInnen, dank denen konnten wir ja 20 Leute finanzieren. Was haben wir jetzt für einen Apparat dann? Das ist ja ein Gehaltsapparat von, keine Ahnung, 50.000 im Monat, dann hast du noch irgendwie 10.000 Euro Miete. Und die Zecken sitzen da einfach rum, die machen, glaube ich, Für eine Stunde Content im Monat. Die machen, glaube ich, ihren eigenen TikTok und Influencer-Bums. Da sitzen nur junge, attraktive Menschen hinten. Ich dachte, die machen für uns Werbung. Kein Mensch über 30 von denen wahrscheinlich, oder? Nee, klar. Kein Mensch über 25. Auch nicht. Nee, und die kommen und gehen, wann sie wollen wahrscheinlich. Und sind durchgehend besoffen. Ich bin auch recht überzeugt davon, die gar nicht wissen, dass ich ihr Chef bin. Also ich bin recht überzeugt davon. Wenn Hast du die eingestellt? Oder ich habe die schon eingestellt. Aber haben wir da eine Personalleitung, die sich um diesen Scheiß kümmert? Ja, die Assistenz der Schaumbadführung. Des Führers. Schaumbadführung heißen wir offiziell da. Ah ja. Aber ich glaube, die erkennen mich auch gar nicht, weil wir ja im Podcast sind auch. Stimmt, ja. Ich würde da, ich habe nie was von denen gehört. Oh Gott. Das, ach, ja, das ist diese Tür hier. Ich zahle hier Sozialversicherung, ich zahle Krankenkasse. Ja komm, wir schmeißen die alle raus. Und vor allen Dingen habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, wir haben da Assistenz sitzen und ich mache die ganzen Überweisungen. Ich überweise die Gehälter, ich rechne das alles mit den Kassen ab. Ich stehe mit einem Fuß im Knast, weil da keiner arbeitet. Das ist ja total nervig. Ja. Für dich. Sollen wir die alle feuern? Und dann würde ich jetzt sagen, dann können wir die unsere HörerInnen, also Leute da draußen, nee, ich würde da wirklich sagen, weil wir haben die Kohle ja dank der HörerInnen, das wir überweisen alles zurück. PayPal, einfach auch, wer uns schreibt, kriegt per PayPal die Kohle, die wir mit dem Schaumbad verdient haben. Und zwar die echte Kohle, die wir mit dem Schaumbad verdient haben. Finde ich fair, ja. Ja. Wir überweisen euch alles zurück. Schickt genau, uns. Schreibt uns. In ICQ, meine ICQ-Nummer habt ihr ja. Die ICQ-Nummer nur über ICQ. Oder kann es nicht irgendein Mitarbeiter sich um diesen ganzen Scheiß kümmern? Die im Büro, im ja. Schaumbadbüro. Ja. Ja, eigentlich schon. Ja. Lass mal erstmal so weiterlaufen, oder? Ja, ja. Wenn alles klar. Wenn Kohle über ist, ja. Ach Gott, was da heute alles aufgeflogen ist. Und ich rödel da die ganze Zeit rum, ey. Du lädst die Folgen einfach hoch. Weil ich schneide die auch. Ich, keine Ahnung, ich mache hier gar nichts. Ich setze mich hier hin, ich erwache aus meinem Mittagsschlaf um 7:45, um 8 kommst du, dann habe ich plötzlich ein Bier in der Hand und sitze vor einem Mikrofon. Das ist so mein. Das ist dein Tag. Das ist so mein Tag immer. Wir nehmen eine Folge im Monat auf. Was machst du den Rest des Monats? Warten hauptsächlich. Ja, so siehst du auch aus gerade. Ja, ich sitze hier rum und du warte. Du siehst aus wie ein Stuhl im Wartezimmer ja, von der Hautarztpraxis. Und zwar von der Hautarztpraxis. So siehst du aus. So ein richtig durchgesessener Stuhl. Ich stelle mir die Stühle in Hautarztpraxen am durchgesessensten vor. Weil man da so lang warten muss? Nee, irgendwie Haut, Stuhl, irgendwie von der Siffixis. Nee, Hautärzte, ja, Hautarztpraxen die sind setzen sehr, sehr hygienisch. Nee, da geht es ja auch viel um Kosmetik. Also der Hautarzt, bei dem ich bin, da war ich früher mal als Privatpatient, weil ich mal eine Zeit lang in meinem Leben Privatpatient war. Der hat zwei Wartezimmer. Einen für die Penner. Und eins für die Privatpatienten. Und ich komme aus der Welt der Privatpatienten. Und da hat man sich ungefähr für 10 Minuten hingesetzt. Da stand ein Espresso, also ein Kaffee-Vollautomat. Ein sehr guter, ungekühlte Getränke im Kühlschrank und sehr komfortable 4 Stühle. Also fast Sessel, kann man sagen. Und da bin ich immer hingegangen und habe mich hingesetzt, habe mir gerade meinen Kaffee gemacht, hatte 3 Stücke getrunken und dann so, Herr Brümmen, Sie können dann auch. Und dann bin ich aufgestanden und im Wartezimmer. Das ist eigentlich dumm. Mittlerweile sitze ich auf diesen alten 80er-Jahre-Alu-Stühlen mit Kunstlederbezug mit 10 anderen Menschen und warte sehr lange. Kannst du nicht einfach darüber schleichen? Ich meine, was wollen die machen? Die haben ja auch viel zu tun, die Leute da, die da arbeiten. Ja, aber da werden die mich nicht finden. Dann denken die, der ist gegangen. Ja, nee, einfach da diesen Kühlschrank rüberzerren ins andere und die Kaffeemaschine. Oder den Kaffee-Vollautomaten. Genau. Ach so, wie Robin Hood. Genau. Der Robin Hood, der Kassenpatient. Du hast dann so ein Band um deine Stirn gebunden. Also so eine Mischung aus Rambo und Robin Hood. Oberkörperfrei. Ja. Du nimmst den Reichen und gibst den Armen, weil die Reichen sind ja gar nicht da, die werden ja schon behandelt. Ah, übrigens, ein super, super Tipp, Fernsehfilm-Tipp noch am Ende. Ich habe letztens nochmal Rambo 3 gesehen. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Da kämpft Rambo, Anfang der 90er Jahre muss der gedreht worden sein, gemeinsam mit diesen edelherzigen Afghanen, zusammen gegen die bösen Russen. Mm. Und also in diesem ganzen Film werden die ungefähr 15 Jahre später in World Trade Center geflogen sind, als edelmütige, also er kämpft mit Taliban gemeinsam gegen Russen. Und das sind sehr edelmütige, gute Menschen. Da sieht man, also wenn man über Propaganda redet, und das ist jetzt keine Hufeisentheorie, aber das 80er und 90er Jahre Kino aus den USA hat auch sehr viel geile Propaganda zu bieten, die aus heutiger Sicht leicht antiquiert, wenn nicht sogar naiv wirkt. Widerlegt. Auch widerlegt, ja. Weil Afghanen sind keine edelmütigen Kämpfer, das sind alles Terroristen. Nee, alle Menschen, die kämpfen, sind nicht edelmütig. Ja. So können wir das einfach zusammenfassen. Außer man wird... Nee, ach komm, jetzt machen wir nicht. Ja, komm, wir machen hier Fässer auf und Fässer wieder zu. Lass uns mal... Bleib Friedrich. Dieses bleib Friedrich. Bleibt friedlich. Nee, bleib Friedrich. Ich bin jetzt CSU-Wahlkämpfer. März, genau. CDU-Wahlkämpfer. Oh ja, ja, CSU. Ist eher CSU. Södert einen weg und bleibt Friedrich. Genau. Ja. Und wir schließen dieses Wahlprogramm hier jetzt. Ich bin auch total fertig. Mit diesem Büro, das mache ich fertig. Was ist für diese Zahlen? Ich bin richtig wütend, ja. Ich bin wirklich... Wir schlucken jetzt unsere Wut runter. Wir danken euch. Wascht euch mal wieder, ihr widerlichen, stinkenden Wichser und Hurensöhne. Fickt euch. Wir sind raus, ihr Fixer, Schwanzfotzen. Was denn? Ich mache ja jede Folge immer dieses und wir haben euch lieb und so weiter, aber heute lasse ich dich einfach mal da stehen, weil ich zahle 50.000 für so ein Scheißbüro. Genau, das machen wir jetzt zu. Überweist uns unsere Kohle weiterhin über Spotify, PayPal. Wir danken euch für den Kaffee auf Kofi, Anan und Peace. Yeah. Ja. Fuck off.